Der Hahn und auch die Katze, der Esel und der Hund, die heben Huf und Tatze, sind lieber braun statt bunt. Der Hahn und auch die Katze, der Esel und der Hund, die heben Huf und Tatze, sind lieber braun statt bunt. Ole! Wen hört man so gern von nah und von fern? Musikanten, Musikanten. Wer ist bekannt von Bodum bis nach Bern? Das sind die Musikanten. Oh, ist das schön, nur mal unter Wiedersehen. In der Stadt aus dem Land sind wir bekannt als die Stadtmusikanten. Ole, ole, ole, ole, ole. Der Geist ist krank, ist wieder CDU und FDP. Hält sie auf, hält sie auf, hält sie alle einen Meter auf. Hält sie auf, hält sie auf, hält die Kinderficker auf. Hält sie auf, hält sie auf, hält sie alle einen Meter auf. Hält sie auf, hält sie auf, hält die Kinderficker auf. Sofort Ausländerstopp! Schluss mit dem Asylsatz in unsinnig endlich ab! Alle Kriminelle sofort in das Schiebehaft! Hinauf! Gleich in das Schiebehaft! Schluss mit dem Asylsatz in unsinnig endlich ab! Alle Kriminelle sofort in das Schiebehaft! Ole! Ole! Ole! Ole! Ole! Wer bekloppt ist mit den Grünen? Die linke SED! Denn die alte V-Waffe noch, V-Waffe noch, V-Waffe noch, fliegt denn die alte V-Waffe noch, V-Waffe noch? Ja, sie fliegt noch, sie fliegt noch, sie fliegt noch. Ja, sie fliegt noch, sie fliegt noch. Immer wieder, immer wieder, immer wieder Wolf und Hund, von Elbe bis zur Isar. Immer wieder Volksbesuch. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, was mit Mut. Von Elbe bis zur Isar, hab hier noch nicht genug. Südtirol!